Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Frequency hier bei Byte FM. Mein Name ist Christian Grasse und diese Sendung widmet sich alle vier Wochen der Netzmusik. Im Speziellen geht es hier um freie Musik aus dem Netz. Musik also, die ganz legal und kostenlos herunterladen und sogar verteilen dürft. Los geht's mit Musik aus England. Bei Robin Gray schlägt der Winter aufs Gemüt und das wiederum beeinflusst seine Musik. Zumindest diesen Song hier, The Winter Blues. You know it's so cold outside, bird can hardly fly. You know it's so cold outside, bird can hardly fly. So I'm going back inside, let this winter pass me by. Today, man can't feel his toes. You know it's so cold today, man can't feel his toes. Think I'll go back inside, need to warm these weary bones. Lord, pray I recover from this cold that's clinging to my soul. You know that it's so cold today, the rooster he won't crow. It's so cold today, the rooster he won't crow. Think I'll go back inside, got me no place else to go. Robin Gray war das mit The Winter Blues von seinem Album Only the Missile. Aus London kommt der gute Mann und seine Musik entsteht, wie er selbst sagt, in einem kleinen Zimmer seiner Wohnung in Hackney. Das wiederum liegt im nordöstlichen Stadtzentrum von London. Seine Helden sind Bob Dylan und Leonard Cohen und dem hat er sogar einen eigenen Song gewidmet, beziehungsweise sogar eine ganze EP. I Love Leonard Cohen heißt die. Der eben gehörte Song ist jedoch auf seinem Album Only the Missile. 10 Songs sind drauf und die beschreibt Robin Gray mit Gently Experimental New Folk. Ähnlich kalt wie der eben besungene Winter seien ja auch Computer, sagen viele Leute. Ob das stimmt, beantwortet der folgende Künstler zwar nicht, trotzdem hat StageShirt der Rechenmaschine ein Denkmal gesetzt. Computer von StageShirt. To the Stageshirt. Das ist Ethan Tufts aus L.A. Er ist eine One-Man-Band, das heißt, er schreibt seine Songs selbst, singt und spielt alle Instrumente. Er bezeichnet sich als Computer-Nerd und das erklärt wohl auch den eben gehörten Song, Computer. Der ist Teil seines Albums This Is Old. Das vertreibt er über seine Webseite. Man kann es frei herunterladen oder aber kaufen als schöne Digipack-CD. Er arbeitet auch schon an einem neuen Album, das lässt er allerdings von anderen spielen. Jeder kann Songideen einschicken, er wird die Einsendungen dann mit eigenen Texten versehen, so der Plan. Er hat auch alle seine bisherigen Songs zum Remixen freigegeben. Neben den fertigen Liedern kann man auch die einzelnen Tonspuren herunterladen und damit experimentieren. Dutzende Remixe wurden schon gemacht von Musikern aus der ganzen Welt. Das sind eben Möglichkeiten, die nur im Internet denkbar und durch freie Lizenzen schnell und so unkomplizierbar machbar sind. Einer der vielen Remixer stammt von einem gewissen Chris Futerich, ebenfalls aus L.A. Hier ist ein Remix des Songs Fell Out of the Sky. Coming down is all I see. Fell Out of the Sky hier im Remix von Chris Futurich. Das Original stammt von Stage Shirt und ist Teil seines Albums This Is Old. Remixe sind ja immer etwas ganz Spannendes, finde ich, denn Remix-Künstler bringen neue Ideen und Perspektiven in die Musik. So entstehen Arrangements, auf die der Originalurheber wahrscheinlich so niemals gekommen wäre. Die Stage Shirt Remixe reichen von House über Jazz bis hin zu experimentellen Glitch- und Elektropop-Varianten. Der eben gehörte Remix und auch noch Dutzende weitere können natürlich auch frei heruntergeladen werden und das ganz legal und kostenlos, denn Stage Shirt veröffentlichte seine Songs unter einer Creative Commons Lizenz. Die erlaubt für nicht kommerzielle Zwecke das Herunterladen, Kopieren und eben auch das Bearbeiten, sprich Remixen der Songs. Weitere Infos und Musik findet ihr auf stageshirt.com oder auch bei uns im BytefM-Blog unter bytefm/blog. Dort findet ihr auch alle anderen wichtigen Links dieser Sendung zusammengefasst. Wir bleiben in den USA und wir bleiben auch noch bei sogenannten One-Man-Bands. Infant Color aus Texas mit I Think It's About a Woman von seiner selbstbetitelten EP. Erschienen ist das Ganze kürzlich bei dem österreichischen Netlabel Beat Is Murder. Killing in vain, you would simpler. Bring out the task and bear the shore. Talking in listless, your grandeur stole from this half-clasped hand. But it's not supposed to end like this, and I can't hold your hair and hide this. Wearing these, I know that you would like it. You empty eyes of a short fuse. Music, womit wir schon wieder bei einem vereinsamten Musiker wären. Wie alle bisher vorgestellten Künstler ist auch Jeff Fell ganz und gar allein verantwortlich für seine Musik. Er kommt aus Denver, USA und hat einfach viel Spaß am Musikmachen, ohne kommerzielle Ambition, spielt er einen Song nach dem anderen in seinem kleinen Heimstudio ein, bastelt hier und da an Arrangements. Und wenn ein Song fertig ist oder zumindest fertig zu sein scheint, dann lädt er ihn auf seine Webseite. Seit 2001 tut er das bereits. In den vergangenen Jahren sind so über 100 Songs entstanden. Die tummeln sich auf bereits 7 Alben und diversen Songkollektionen. Die sind ziemlich vielseitig, von Singer-Songwriter-Kompositionen über Elektropop angehauchte Stücke bis hin zu Punk-inspirierten Songs kann Ed Music so ziemlich alles. Auch er gibt seine Stücke zum Remixen frei. Er geht aber noch einen Schritt weiter, denn er erlaubt jedem sogar die kommerzielle Nutzung. Das heißt, man darf seine Musik sogar verkaufen, wenn man denn möchte. Denn solange man ihn als Urheber nennt und die veröffentlichten Stücke mit denselben Freiheiten versieht, darf man damit tun oder lassen, was man will. Das erlaubt die Lizenz, mit der er seine Musik ausstattet. Jeff Fell und seine Musik findet ihr unter actdead.com. Genauso offen geht auch der Australier Jameson Young mit seiner Musik um. Wir hören Soldiers of Happiness von seinem Album Shifting Sands of a Blue Car. Cause the soldiers of happiness are gone, see. The mirror on the mantelpiece tells me it's time to leave. Because the soldiers of happiness are gone asleep. Why do I feel so much pain when no one remembers anything anyway? No one cares what you say, people within their space. Cause the soldiers of happiness are gone asleep. Hey, where's the beautiful princess going? Really just a snob with a bad attitude. There ain't no time to tell her the way you feel. Before you know it, piece of meat on a wheel. The soldiers of happiness have gone to sleep. The mirror on the mantelpiece tells me it's time to leave. Cause the soldiers of happiness have gone to sleep. I wonder what they'll do when they all wake up. The soldiers of happiness have gone to sleep. My days, my nights, dreams throughout my life. Counting stars in my mind, feelings by my side. My higher mind's talking to the shadows on the wall. Dream from yesterday. You can write any rhythm, put it in a book. Nothing explains the way to feel when the soldiers of happiness are gone asleep. The mirror on the mantelpiece tells me it's time to leave. Soldiers of happiness have gone to sleep. The mirror on the mantelpiece tells me it's time to leave. Cause the soldiers have left and gone. Soldiers of Happiness von Jameson Young. Der Australier scheint zurzeit in Prag zu leben, also weit weg von zu Hause. Das lässt darauf schließen, dass er Geld zum Leben verdient und das, obwohl er seine Musik verschenkt. Sein Folk-Pop-Album Shifting Sands of a Blue Car steht unter der liberalsten Lizenz, die man sich überhaupt vorstellen kann, denn solange man ihn als Urheber nennt, darf jeder wirklich alles mit seiner Musik tun. Das scheint sich gut herumgesprochen zu haben, denn sein Song Memories Child wurde in einem aktuellen Hollywood-Film verwendet. Trotzdem fragt man sich, warum macht er das, das Verschenken der Musik? Jameson Young sagt, "My intention has never been to collect royalties for the use of songs I create. The intention has always been to have people hear the songs." Seine Absicht war es also nie, mit seiner Musik vordergründig Geld zu verdienen. Sein Ziel ist es, so viele Leute wie möglich seine Musik hören zu lassen. Er hat die ganze Angelegenheit auch sehr ausführlich auf seiner Webseite ausformuliert. Falls euch sein Statement interessiert oder ihr einfach mehr Musik von ihm hören wollt, geht zu jamieyoung.net. Vor einigen Monaten habe ich das mexikanische Netlabel Del Hotel Records hier vorgestellt in der Sendung. Das Label wird von der Band Album betrieben und die haben kürzlich ein neues Werk herausgebracht. Micro Bricolage. Album aus Mexiko mit einem Song, den ich erst gar nicht versuche auszusprechen, denn mein Spanisch ist wirklich unterirdisch. Dafür erzähle ich euch lieber, dass Album ein sehr interessantes Quartett aus Monterrey ist. Die vier Freunde betreiben das Label Del Hotel Records und versuchen damit, die Musikszene ihrer Heimatstadt in die Welt hinauszutragen. Ihr aktuelles Album Micro Bricolage steht dort ebenfalls als Download bereit. Bricolage ist französisch und heißt so viel wie Bastelarbeit. Der Begriff hat aber auch wohl anthropologische Wurzeln und bezieht sich auf den Kulturbegriff. In diesem Zusammenhang bedeutet Bricolage eine kulturelle Identität, die sich an fremder Kultur orientiert und ja, sich so das Beste aus der fremden Kultur herauspickt und in die eigene integriert. Beide Bedeutungen passen zu Album, denn einerseits besteht ihre Musik zu großen Teilen aus Samples und für eine mexikanische Band ist ihr Sound ja doch sehr am Pop orientiert, Musik also, die nicht traditionell mexikanisch ist. Von Mexiko machen wir uns nun auf nach Indonesien und auch dort wird Musik gemacht, die sich am westlichen Pop bzw. in diesem Fall eher an Elektro-Rock-Klängen orientiert. Ähnlich wie bei der mexikanischen Del Hotel Records gibt es in Indonesien ein Label, das sich zum Ziel gesetzt hat, indonesische Underground-Künstler der Welt zu präsentieren. Und das geht eben am besten im Internet als Netlabel. Yes No Wave Music heißt das Label und Gigabar, eine Band des sehr außergewöhnlichen Labels. Strawberry war das mit dem Stück Dance the Dresden Dance Floor. Und auch wenn hier Dresdner Tanzflächen thematisiert wurden, die Band stammt aus Indonesien, genauso wie ihr Label Yes No Wave Music. Der eben gehörte Song ist auf der ersten Veröffentlichung des Labels, eine Compilation namens Music Beyond No Borders. 9 Songs sind drauf und die machen genau das, was die Labelbetreiber wollen. Werbung für die indonesische Musikszene. Und die ist sehr vielschichtig. Das lässt zumindest der Labelkatalog erahnen. Seit Mai 2007 erschienen über 20 Alben und EPs von Elektro über so Disco-Pop bis hin zu Post- und Math-Rock, der in völlig abgedrehten Sounds und Rhythmen gipfelt, bietet Indonesien anscheinend alles. Auf jeden Fall ein Ausflug wert. Einfach mal unter yesnowave.com oder natürlich auch bei uns unter bytefm/blog klicken. Von tanzbaren elektronischen Klängen aus Indonesien geht's nun zu ähnlichen Klängen, aber aus Schweden. Das schwedische Netlabel 23 Seconds hat tief in die Release-Kiste gegriffen und passenderweise 23 Stücke herausgepickt. Heraus kam eine Compilation, 23 Evergreens, ein ausführlicher Rückblick in die vergangenen 22 Releases. Mit Sicherheit ein Evergreen des Labels ist Compute, hier mit dem Stück All Walk By. We'll be right back. 2 von Compute alias Ulrika Mild. Die Schwedin bastelt allein an ihren Songs im Studio. Live holt sie sich dann Unterstützung von ihren Freunden René Gustafsson und Agneta Edgren. Ob auf Platte oder live, eines ist klar, tanzbar ist die Musik. Und apropos tanzen, tanzen könnt auch ihr. Und zwar an diesem Freitag, am 12. Dezember, wird BYTE FM nämlich genau 11 Monate. Und das ist natürlich ein Grund zu feiern. Stattfinden wird das Ganze in Hamburg im Übel und Gefährlich. Das findet ihr in der Feldstraße 66. Los geht's um 20 Uhr. Eintritt kostet gerade mal 5 Euro. Dafür gibt's jede Menge Musik von zahlreichen BYTE FM DJs und auch diversen Live-Acts. Das alles am 12. Dezember, also diesen Freitag. Mehr Infos auch im Netz, natürlich unter byte.fm. Wir bleiben auch musikalisch in Feierlaune, denn weiter geht's mit Profi Brass und LA Gears, Elektrofunk à la Daft Punk. We'll be right back. LA Gears von Profi Brass. Dahinter stecken die beiden Brüder Piello und Giuseppe. Die beiden sind die Drahtzieher bei Up It Up Records, einem Netlabel, das sich angenehm skurril elektronischer Musik widmet. Der wird auch gern mal eine kräftige Prise Pop verabreicht und schon ist er da, der typische Up It Up Records Sound. 25 Releases gibt's dort bereits. Die beiden Brüder waren an einem, ja, so etwa halben Dutzend beteiligt, solo oder als Gespann, wie bei dem eben gehörten Song. Musikalisch würde der nächste Künstler auch zu Up It Up passen. Trash 80 ist aber bei dem Kult Chiptune Netlabel 8-Bit Peoples. Chiptunes, das sind 8-Bit-Klänge, die ja so mit alten Computern oder Spielekonsolen erzeugt werden. Trash 80 verpasst diesen Sounds dicke Disco-Beats und traumhafte Melodien. Sodium Sonnet heißt folgendes Stück hier in der Extended Edition. Trash 80 mit Sodium Sonnet, Chiptune, Electro, Disco Pop aus San Diego, Kalifornien. Interessanterweise macht derselbe Künstler auch Easy Listening und Jazz. Die aktuelle Trash 80 EP ist jedoch voll von diesen extrem tanzbaren Chiptune-Stücken. Icarus heißt die EP und finden könnt ihr die bei dem Netlabel 8-Bit Peoples. Dort gibt es mittlerweile 89 Releases, die sind allesamt ja mit diesen 8-Bit-Klängen ausgestattet, die irgendwie aus alten Computern und Spielekonsolen komponiert wurden. Nachdem nun die letzten drei Stücke allesamt sehr tanzbar und sagen wir mal auch ja eher leicht verdaulich und wenig komplex in ihrer Struktur waren, gibt's zum Schluss der Sendung Musik, die mehr Komplexität und Anspruch besitzt. Magnets nennen sich die drei Jungs aus Denton, Texas. Magnets heißt auch ihre Debüt-EP, die erschien beim Lost Children Net Label und ist eine Mischung aus Post- und Math-Rock-Musik, also die bestimmten Regeln folgt. In den Songs finden sich Muster und Flächen, die eine gewisse Struktur besitzen. Für geschulte Ohren ist das wahrnehmbar, für weniger geschulte Ohren ist das, ja, ist etwas Aufmerksamkeit nötig. Die hat die Band aber allemal verdient. Und für diese bedanke auch ich mich. Denn das war's mit Frequency. Alle Songs der Sendung bzw. deren Download-Links findet ihr im Netz unter byte.fm/blog oder auch bei myspace.com/free-quincy. Dort könnt ihr auch alle bisherigen Sendungen als Podcast nachhören, wenn ihr wollt. Die nächste Ausgabe von Frequency gibt's erst im neuen Jahr, am 5. Januar. Und deshalb euch jetzt schon mal alles Gute, schöne Weihnachten und natürlich auch einen tollen Neujahrsbeginn. Im Hintergrund läuft ja schon Will to Flower von Magnets und mit diesem Stück verabschiede ich mich. Tschüss und bis bald, sagt Christian Grasse.